Crack Store Mix Mission 06 bei Sunshine Live, mein Acid oder Bass Mix, speziell für diesen Abend. Viel Spaß damit. das wie damals mit Doomslide. Acid oder Bass? Ja, das sagt mir der Bass. Der Bass waren sie nicht so richtig einig, aber er selbst sagt, der Bass. Habe ich zumindest, glaube ich, jetzt mal so im Moment, stimmt's? Acid oder Bass hier. Ich wünsche euch einen ganz tollen Rutsch ins Jahr 2007. Viel, viel Erfolg und ich hoffe, wir sehen uns nächstes Jahr in den Clubs. Bis bald. Ciao, euer Acid. Ja, also der Bass. Okay, alles klar. Hauptsächlich im Raum Dortmund ist er momentan relativ viel unterwegs. Zumindest war er das vor 2 Jahren. Und ist ein Windhund, wie er im Buch steht. Ein klasse Disc-Jockey geworden und auch ein total dufter Typ. Hamburger mit Leib und Seele und auch richtig locker drauf. Ich erinnere mich an das letzte Meeting, was wir hatten. Das war vor fast genau 2 Jahren, Januar letztes Jahr, sind wir uns bei Baseline Records über den Weg gelaufen. Kommt man von hier mal nach Hamburg zum Platten kaufen, wen rennt man um ihn? Kurz darauf ist dann Markus Gardeweg aufgetaucht und die ganze Sono-Mannschaft. Ruckzuck waren wir komplett, war ein toller Abend. Tja, Ladies and Gentlemen, er ist für euch noch bis Mitternacht in the Mix, in der Trackstar Mix Mission 06, Acid oder Bass. Und dann geht's hier richtig knochenhart zur Sache mit Linda Pearl, Boris S., Elmo, Felix Kröcher und Felix hat gerade gemeint, Elmar Straße würde dann noch von 8 bis 10 an die Turntables gehen. Das wird dann schon fast wieder ein bisschen relaxter. Aber naja, was das heißt, kann man sich am 5 Finger abzählen. Also heute Nacht die einzige Nacht der Trackstar Mix Mission, in der wir nicht außer Haus sind. Aber dafür wird es heute Nacht richtig auf die Kappe geben. We'll be right back. Trackstore Mix Mission 06. This is Sunshine Live. Powered by Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Can't wait. swish my body, she's so damaged. Like electronic, okay. La musique, la musique, la musique, la musique. Trackstore, der MP3-Player für fette Beats. Enjoy now. Die Sunshine Live Trackstore Mix Mission 06 mit Acid oder Bass in the Mix momentan. Dann hat er sich einen abgebrochen. Achtung jetzt. Hi, hier ist Acid oder Bass aus Hamburg. Ihr hört bei der Trackstore Mix Mission 06 bei Sunshine Live meinen speziellen abgemischten Mix. Wie oft die das aufgenommen haben, ist es im Kasten, da kann ich mir etwa vorstellen. Heute Nacht geht's nicht raus auf Tour, heute Nacht sind wir im Studio. Ist die einzige Nacht bei der Mix Mission aus 6, die wir im Studio in Mannheim verbringen werden. Und da stehen für euch in den Turntables jetzt schon parat Linda Pearl, Boris S., Elmo, Felix Kröcher und bis morgen früh um 10 dann noch Elmar Strate. Auf gut Deutsch gesagt, es gibt 10 Stunden lang Techno in feinster Vollendung. Ja, und morgen Nacht geht's dann wieder raus, morgen Abend in die Aura in Ibbenbüren. Ein Event, das sehr heiß erwartet wurde während der Mix Mission, denn morgen Abend ist Veteranentreffen. In der Aura morgen Abend, U96, vertreten durch Alex Christensen, der Mann, der es auch gemacht hat. Hooligan wird dabei sein, Interactive live on stage, ebenfalls dabei Dune und Jens Lissert. Das ist also schon, ja, wirklich ein Veteranentreffen. Morgen Abend in der Aura in Ibbenbüren, um 22 Uhr geht's vor Ort los. Wir sind ab Mitternacht live dabei und übertragen dann auch bis Schluss bis 5 Uhr live aus der Aura. Das wäre das Programm für morgen. Ansonsten stünde noch auf dem Plan einiges Interessantes, zum Beispiel übermorgen am Samstagnacht. Da geht's dann aus dem Go-Park in Herford on air mit Cascada, Sean Baker, DJ Shock, Mario Lopez, Freddy Fader und Olli. Und die Silvesterparty nicht zu vergessen. Kommt dieses Jahr aus dem M1 in Stuttgart mit den Tune Brothers und den Soul Twins. Und dann die Party, die so fett aufgezogen wird, dass man dieses Jahr die Tickets sogar schon über Kartenhaus und über Eventim kaufen konnte. Das wird der erste richtig amtliche Knall im neuen Jahr. Die Frühparty im Hamburger Frühclub, auch bekannt als Docks bzw. D-Club am Spielbudenplatz. Und das heißt auf Deutsch, mitten auf der Reeperbahn. Da wird es auch richtig rocken, gleich am 1. Januar morgens von 6 Uhr bis Open End. Und das Open End, nur mal zur Info, um 6 Uhr morgens ging es los am 1. Januar. Das Open End lag in diesem Jahr bei 22 Uhr. Da bin ich dann auch mit live am Start, mit den ganzen anderen Kollegen zusammen, mit Pulstreiber, mit Derb, mit Mr. Rock, Michael MB. Ich freue mich richtig drauf. Das wird eine richtig fette Show werden. So, aber noch ein paar Töne von Acido und dann geht's rüber zu Linda Pearl. bimmelst überall, ich krieg noch die Mutter heim. Das ist nicht. Jetzt geht's. Mach das Telefon aus! Nix, warte mal! Heide, nein, ne? So, ich muss noch kurz telefonieren.